Zum Tag des leuchtenden Sterns brachten jüngst die ausländischen Zeitungen Sonderbeiträge unter verschiedenen Titeln, wie der Staatsführer Kim Jong-il und das Gebirge Baekdu in Korea und der Tag des leuchtenden Sterns in der DVRK. In den Zeitungen erschienen das Sonnenporträt und das Foto von Genossen Kim Jong-il und das Foto von Genossen Kim Jong-un. Die malaysische Zeitung Guangming Ribao, die laotische Zeitung Gong Tapasasan Lao, die indonesische Zeitung Koji Ribao und die mehrmalige Zeitung The New Age lobpriesen den Genossen Kim Jong-il, der mit der ideologisch-theoretischen Weisheit und der hervorragenden Führungskraft die Würde Koreas vor aller Welt demonstriert und sich unsterbliche Verdienste um die Sache für die Souveränität der Menschheit erworben hatte. Und in der Zeitschrift Guoji Lianzi in Hongkong von China erschienen das Sonnenporträt und die Fotos von Genossen Kim Jong-il und ein Artikel über das glänzende Leben von ihm, der sich für das Gedeihen und die glänzende Zukunft des Vaterlandes eingesetzt hatte, mit den Echos bei den ausländischen Persönlichkeiten.